Kapitel 1 von Eine Mont-Blanc-Besteigung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Mont-Blanc-Besteigung von Paul Verne. Übersetzung Martha Lyon. Am 18. August 1871 kam ich in Chamonix mit dem festen Entschluss an, die Besteigung des Mont Blanc um jeden Preis durchzuführen. Mein erster Versuch dazu im August 1869 war misslungen, weil das ungünstige Wetter mich verhindert hatte, weiter als bis zu den Grands Mollets zu kommen. Diesmal schienen die Umstände nicht viel besser für meine Expedition, denn das am Morgen noch schöne Wetter schlug gegen Mittag plötzlich um. Der Mont Blanc setzte seine Haube auf und fing an, seine Pfeife zu rauchen, wie der landläufige Ausdruck in jener Gegend heißt. Dies sagt, in weniger bildlichen Ausdrücken, dass er sich mit Wolken bedeckt und dass der von einem heftigen Südwestwind gejagte Schnee einen langen Federbusch an seinem Gipfel zu formieren schien, der sich nach den unergründlichen Schluchten des La Brenva-Gletschers hinzog. Dieser Federbusch zeigte den unvorsichtigen Touristen die Linie an, auf der sie mit unwiderstehlicher Gewalt fortgerissen würden, im Fall sie es wagten, dem Berg zu trotzen. Die folgende Nacht war sehr schlecht, es regnete und stürmte um die Wette, und das Barometer stand mit einer Unbeweglichkeit, die mich fast zur Verzweiflung brachte, auf veränderlich. Endlich, gegen Tagesanbruch, kündigten Donnerschläge eine Modifikation im Zustand der Atmosphäre an, und bald danach heiterte sich der Himmel auf. Die Kette des Brevent und der Aiguille Rouge wurde klarer. Der Wind wehte jetzt aus Nordwesten und ließ über den Col de Balme, der im Norden das Tal von Chamonix begrenzt, einige leichte, flockige Wolken erscheinen, die ich als Vorboten schönen Wetters begrüßte. Trotz dieser glücksverkündenden Anzeichen und obgleich das Barometer ein wenig gestiegen war, erklärte mir Herr Balmat, der Oberführer in Chamonix, dass man noch nicht daran denken dürfte, eine Besteigung zu versuchen. Wenn das Barometer fortfährt zu steigen und das Wetter sich hält, fügte er hinzu, so verspreche ich Ihnen Führer für übermorgen, ja vielleicht schon zu morgen. Damit Sie sich unterdessen umso leichter in Geduld fassen und als kleine Vorübung für Ihre Beine, möchte ich Ihnen raten, den Brevent zu ersteigen. Bis Sie oben sind, werden sich die Wolken zerstreuen, und Sie können den Weg bis zum Gipfel des Mont Blanc genau übersehen. Wenn Sie dann noch nicht die Lust zu der Expedition verloren haben, können Sie sich ja immerhin an das Abenteuer machen. Diese in einem eigentümlichen Ton vorgebrachte Triade war nicht eben sehr ermutigend für mich und forderte zum Nachdenken auf. Ich entschloss mich jedoch, seinem Vorschlag zu folgen, und er bezeichnete den Führer Edouard Ravanel, einen kaltblütigen, treuen Burschen, der sein Geschäft gründlich verstand, als meinen Begleiter. Zum Reisegefährten hatte ich meinen Freund und Landsmann, Herrn Donatien Levesque, mitgebracht. Er war ein ausgezeichneter Fußgänger und eingefleischter Tourist, der erst im vergangenen Jahr eine instruktive, sehr mühevolle Reise in Nordamerika gemacht hatte. Der größte Teil dieses enormen Länderkomplexes war schon von ihm erforscht, und er schickte sich an, auf dem Mississippi nach New Orleans hinabzufahren, als der Krieg seine Pläne durchkreuzte und ihn nach Frankreich zurückrief. Wir hatten uns in Aix-les-Bains getroffen und dort den Entschluss gefasst, nach Beendigung unserer Kur eine gemeinschaftliche Exkursion nach Savoyen und der Schweiz zu unternehmen. Donatien Levesque kannte meine Pläne, und da er aus Gesundheitsrücksichten verhindert war, eine so lange Reise auf den Gletscher zu unternehmen, hatten wir verabredet, dass er meine Rückkehr in Chamonix erwarten und während meiner Abwesenheit den traditionellen Besuch der Eisregionen über den Mont Tenvert machen sollte. Als mein Freund erfuhr, dass ich nach dem Brevent gehen wollte, erklärte er sich sofort bereit, mich zu begleiten, denn dieser Aufstieg ist einer der interessantesten Ausflüge, die man in Chamonix machen kann. Der 2225 Meter hohe Berg ist nur eine Verlängerung von der Kette der Aiguille Rouge, die sich vom Südwesten nach Nordosten parallel mit der des Mont Blanc hinzieht und mit ihr das schmale Tal von Chamonix bildet. Die zentrale Lage des Brevent gerade dem Gletscher der Bossons gegenüber, gestattet, dass man von ihm aus die Karawanen, die eine Besteigung des Alpenriesen unternehmen, fast auf ihrer ganzen Tour verfolgen kann. Natürlich wird der Brevent viel besucht. Wir brachen gegen 7 Uhr morgens auf. Unterwegs aber musste ich immer noch an die zweideutigen Worte des Oberführers denken, die mich wirklich einigermaßen irritiert hatten. Ich fragte deshalb Ravanel: Haben Sie schon den Mont Blanc bestiegen? Ja, mein Herr, zwar nur einmal, aber das genügt mir vollkommen. Ich möchte die Reise nicht wieder unternehmen. Teufel, und ich will sie unter jeder Bedingung machen, entfuhr es mir unwillkürlich. Ganz nach Ihrem Belieben, Herr, erwiderte er, aber ich, meinenteils, werde Sie nicht begleiten. Der Berg ist dieses Jahr nicht günstig dazu. Man hat schon mehrere Versuche gemacht, aber bis jetzt sind nur 2 gelungen, und der 2. erst, nachdem man mehrmals dazu angesetzt hatte. Übrigens hat der Unfall im letzten Jahr die Schwärmer etwas abgekühlt. Was für ein Unfall? Erzählen Sie doch. Wie, Sie haben noch nichts davon gehört, Herr Werner? Die Sache verhielt sich so. Eine Karawane, die aus 10 Führern und Trägern und aus 2 Engländern bestand, brach Mitte September nach dem Mont Blanc auf. Man beobachtete, dass sie auf den Gipfel angelangten, dann, nach einigen Minuten, verschwanden sie in einer Wolke. Und als diese sich wieder klärte, sah man nichts mehr von ihnen. Die beiden Reisenden, nebst 7 Führer und Träger, waren vom Winde fortgerissen worden und auf der Seite von Courmayeur jedenfalls auf den La Brenva-Gletscher hinabgestürzt. Trotz der eifrigsten Nachforschungen sind ihre Leichen nicht aufgefunden. Die 3 anderen aber fanden sich 150 Meter unter dem Gipfel in der Gegend der Petits Moulets. Sie waren zu Eisblöcken erstarrt. Die Reisenden haben zweifellos irgendeine Unbesonnenheit begangen, rief ich. Wie töricht schon, so spät für eine solche Expedition aufzubrechen. Der Monat August wäre ein geeigneter Zeitpunkt dazu gewesen. Ich wollte mir mit aller Macht diese Unglücksgeschichte wieder aus dem Sinn schlagen, aber meine Gedanken kehrten immer wieder zu ihr zurück. Glücklicherweise klärte sich das Wetter bald auf, und die Wolken, die den Mont Blanc noch verschleiert hatten, flohen gleich denen, die meinen Geist umdunkelten, vor den herrlichen Sonnenstrahlen. Unsere Besteigung ging ganz nach Wunsch vonstatten. Wenn man die 2062 Meter hochgelegene Sennenhütte von Plan Prin verlassen hat, klettert man über Steingeröll und Schneelachen bis zum Fuß eines Felsen, La Cheminée genannt, den wir auf Händen und Füßen emporklimmen mussten. 20 Minuten später langt man auf den Gipfel des Brevent an, der eine köstliche Aussicht bietet. Die Kette des Mont Blanc erscheint in ihrer ganzen Majestät. Der riesige Berg thront mächtig über seinen gewaltigen Abstufungen und scheint allen Stürmen zu trotzen, die über sein Schild von Eis dahingleiten, ohne es je antasten zu können, während eine Menge Spitzen, Piks und Berge, die sich um ihn herum türmen und scharen, ohne ihn jedoch gleichkommen zu können, die augenscheinlichen Spuren einer langsamen Zersetzung tragen. Von dem herrlichen Belvedere, auf dem wir standen, kann man sich schon, wenn auch nur sehr unvollkommen, eine Idee von den Entfernungen machen, die zurückzulegen sind, wenn man den Gipfel des Mont Blanc erklimmen will. Der Gipfel scheint von Chamonix aus gesehen, dem Dom du Côté, ganz nahe. Hier zeigt er sich in seiner richtigen Entfernung, und verschiedene Plateaus, die man von unten nicht bemerken kann, liegen hier klar vor Augen und lassen sogar, nach dem Gesetz der Perspektive, die so ersehnte Spitze des Mont Blanc noch zurücktreten. Der Gletscher der Bossons starrt in seinem vollen Glanze von Eisnadeln und Zeracs, Eisblöcken, die zuweilen bis auf 10 Meter Seitenlinie haben. Sie scheinen die Felswände der Grands Moulets, deren Basis in ihrer Mitte verschwindet, wie die Fluten eines aufgeregten Meeres zu schlagen. Solch wundervolles Schauspiel war nicht danach angetan, mich abzukühlen, und ich gelobte mir fest, diese für mich noch unbekannte Welt zu erforschen. Mein Reisegefährte wurde, ebenso wie ich, vom Enthusiasmus hingerissen, und von diesem Augenblick an stieg die Ahnung in mir auf, dass ich nicht alleine den Mont Blanc besteigen würde. Wir kehrten wieder nach Chamonix zurück. Das Wetter hellte sich mehr und mehr auf, das Barometer stieg, und alles ließ sich zum Besten an. Ende von Kapitel 1. gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 2 von Eine Mont Blanc-Besteigung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Mont Blanc-Besteigung von Paul Verne. Übersetzung Martha Lyon. Kapitel 2. Am folgenden Tage bei anbrechender Morgenröte eilte ich zum Oberführer. Der Himmel war wolkenlos und ein fast unmerklicher Wind wehte aus Nordost. Die Kette des Mont Blanc, deren Hauptgipfel sich in den Strahlen der aufgehenden Sonne vergoldeten, schien die Touristen freundlich zu einem Besuch einzuladen. Wer konnte eine so liebenswürdige Aufforderung, ohne sich schwerer Unhöflichkeit schuldig zu machen, ausschlagen? Nachdem Herr Balmat sein Barometer zu Rate gezogen hatte, erklärte er die Besteigung für ausführbar und versprach mir die von dem Reglement vorgeschriebenen beiden Führer und einen Träger. Ich überließ ihm die Wahl der Leute. Ein unerwarteter Zwischenfall aber brachte eine gewisse Störung in die Vorbereitung zu meiner Abreise. Als ich aus dem Büro des Oberführers kam, traf ich auf Eduard Revanel, der an mich herantrat und fragte: »Will der Herr den Mont Blanc besteigen?« »Gewiss«, erwiderte ich. »Finden Sie den Augenblick nicht gut gewählt?« Er sann einige Minuten nach und begann dann etwas gezwungen: »Da ich Sie gestern zum Brevent geleitet habe, sind Sie nun einmal mein Reisender, Herr Verne. Ich möchte Sie nicht verlassen. Und da Sie dort oben hinauf wollen, werde ich mit Ihnen gehen, wenn Sie meine Dienste gütigst annehmen wollen. Im Falle Sie meine Begleitung beanspruchen, kann der Herr Oberführer nichts dagegen einzuwenden haben, denn bei allen gefährlichen Expeditionen dürfen die Reisenden sich ihre Führer wählen. Sollten Sie mein Anerbieten nicht zurückweisen, so habe ich noch die Bitte, ob mein Bruder Ambrosius Ravanel und mein Vetter Gaspari Simon mitgehen dürfen. Es sind beides junge, kräftige Menschen, die solche Reise zwar ebenso wenig lieben wie ich, aber die vor der Anstrengung nicht zurückscheuen. Ich kann für sie bürgen, wie für mich selbst.« Der Bursche flößte mir Vertrauen ein. Ich nahm also seine Dienste an und benachrichtigte ohne weiteren Zeitverlust den Oberführer von der Wahl, die ich getroffen hatte. Aber während dieser Unterhandlungen hatte schon Herr Balmat Schritte im Betreff der Führer getan, indem er seiner Liste folgte. Nur ein einziger nahm indes an, es war dies Eduard Simon. Auf die Antwort des anderen, namens Jean Carrier, wartete man noch, und da der Mann bereits 29-mal den Mont Blanc bestiegen hatte, war man über seine Entscheidung nicht in Zweifel. Diese Sachlage setzte mich sehr in Verlegenheit, denn die von mir gewählten Führer waren sämtlich aus Argentières, einer 6 Kilometer von Chamonix entfernten Ortschaft, und die hiesigen Führer klagten Ravanel an, dass er mich zugunsten seiner Familie beeinflusst habe, was dem Reglement zuwiderlief. Um der unangenehmen Erörterung rasch ein Ende zu machen, nahm ich Edouard Simon, der seine Vorbereitung schon getroffen hatte, als dritten Führer an. Wenn ich allein emporstieg, war er mir von keinem Nutzen. Entschloss sich aber mein Freund, mich zu begleiten, so würde er uns unentbehrlich. Nachdem ich diese Angelegenheit geregelt hatte, setzte ich Donatien Levesque von meinen Absichten in Kenntnis. Er schlief noch den Schlaf des Gerechten, der am vorherigen Tage 15 Kilometer in die Berge gemacht hat, und es hatte einige Schwierigkeiten, ihn wachzurütteln. Als ich ihn aber zuerst seine Decke, dann sein Kopfkissen und schließlich die Matratze fortgezogen hatte, schlug er endlich die Augen auf, und es gelang mir, ihm begreiflich zu machen, dass ich mich zu meiner großen Expedition rüste. »Ich werde Sie bis zu den Grand Mulets begleiten«, sagte er gehend, »und dort auf Ihre Rückkehr warten.« »Bravo«, rief ich, »ich habe zufällig einen Führer mehr, als ich brauche, und werde ihn sofort an Ihre werte Person verweisen.« Nun kauften wir die für Gletscherfahrten unentbehrlichen Gegenstände ein. Als da sind eisenbeschlagene Stöcke, Gamaschen aus grobem Tuch, grüne, hermetisch auf die Augen passende Brillen, Pelzhandschuhe, grüne Schleier und Bergleitern. Nichts wurde vergessen. Wir waren im Besitz vorzüglicher Schuhe mit dreifachen Sohlen, die unser Führer scharf beschlagen ließ. Und diese letztere Vorsichtsregel erwies sich als unumgänglich notwendig, denn oftmals auf unserer Reise kamen Augenblicke, wo ein Ausgleiten nicht nur das Leben eines Einzelnen, sondern die Existenz der ganzen Karawane gefährdete. Bis die Vorbereitungen von uns und unseren Führern beendet waren, vergingen 2 Stunden. Endlich, gegen 8 Uhr, wurden unsere Maultiere vorgeführt und wir brachen nach der Sennenhütte der Pierre Pointu auf, die 2000 Meter hoch, daher 1000 Meter über den Tal von Chamonix und 2800 Meter niedriger als der Gipfel des Mont Blanc liegt. Als wir gegen 10 Uhr bei Pierre Pointu anlangten, begegnete uns dort ein reisender Spanier, Herr N., in Begleitung 2 Führer und eines Trägers. Sein Hauptführer hatte schon 18 Mal den Gipfel des Mont Blanc bestiegen. Er hieß Paquin und war ein Verwandter des Dr. Paquin, der mit Jacques Balmat gemeinschaftlich die erste Besteigung des Bergriesen unternahm. Herr N. schickte sich gleichfalls an, die Besteigung des Mont Blanc zu versuchen. Er war viel in Amerika gereist und hatte die Cordilleras de los Andes auf der Seite von Quito überstiegen, indem er mitten durch die Schneefelder über ihre höchsten Pässe hinüberging. Nach alledem hegte er die beste Hoffnung, auch diese Unternehmung ohne bedeutende Schwierigkeiten zu einem glücklichen Ende führen zu können. Hierin aber täuschte er sich. Er hatte die senkrechten Abhänge, die wir bei unserer Expedition überschreiten mussten, und die Verdünnung der Luft nicht mit in Rechnung gezogen. Ich behalte mich übrigens, diesem Ausspruch hinzuzufügen, dass, wenn es ihm gelang, den Gipfel des Mont Blanc zu erreichen, dies einzig und allein seiner seltenen moralischen Energie zuzuschreiben war, denn seine physischen Kräfte hatten ihn schon lange zuvor im Stich gelassen. Wir frühstückten auf dem Pierre Pointu so reichlich, wie es uns überhaupt nur möglich war. Auch dies war eine Vorsichtsmaßregel, denn gewöhnlich schwindet der Appetit gänzlich, sobald man in die Eisregion kommt. Herr N. brach mit seinen Führern schon gegen 11 nach den Grands Mulets auf, während wir erst 1 Stunde später unseren Weg antraten. Bei Pierre Pointu hörte die Straße für die Maultiere auf, und nun musste man im Zickzack einen sehr steilen Pfad erklimmen, der dem Rande des Gletschers der Bossons folgte und sich längs dem Fuß der Aiguille du Midi hinzieht. Nach einer ziemlich anstrengenden Wegstunde, die wir in großer Hitze zurücklegten, langten wir bei einem 2700 Meter hoch gelegenen Punkt der Pierre à l'Echelle an. Hier binden sich Führer und Reisende mit einem starken Seil zusammen, so dass nur ein Raum von 3 bis 4 Meter zwischen ihnen bleibt. Und nun handelte es sich darum, auf dem schwer zugänglichen Gletscher der Bossons überzugehen. Derselbe zeigte auf allen Seiten klaffende Spalten, deren Tiefe ganz unermesslich ist und deren vertikale Wände eine unbestimmte, graugrüne Farbe haben, die förmlich lockend auf das Auge wirkt. Nähert sich jemand den Spalten so unvorsichtig, dass sein Blick die geheimnisvollen Tiefen durchdringt, so fühlt er sich magisch hineingezogen, und nichts erscheint ihm natürlicher, als eine Spazierfahrt hinunter zu machen. Man geht langsam vorwärts, teils indem man um die Spalten herumbiegt, teils indem man sie auf Schneebrücken von zweifelhafter Festigkeit oder mit Hilfe von Leitern überschreitet. Das Seil ist zu diesen Operationen absolut notwendig. Während des gefährlichen Übergangs wird es gespannt, so dass der Reisende oder sein Führer, wenn die Schneebrücke einbricht, über dem Abgrund schwebend bleibt, wieder hinaufgezogen werden kann und nur mit einigen Kontusionen davonkommt. Bisweilen auch, wenn der Spalt sehr breit, aber nicht besonders tief ist, steigt man auf den Grund hinab, um auf der anderen Seite wieder emporzusteigen. Im letzteren Fall müssen Stufen ins Eis gehauen werden, welche Arbeit von den beiden Führern an der Spitze mit einem Piolet, einer Art Axt oder vielmehr einem Hohlbeil, besorgt wird. Und ist dies eine äußerst mühsame und sehr gefährliche Arbeit. Noch ein besonderer Umstand macht den Zugang der Bossons gefährlich. Man ersteigt den Gletscher am Fuß der Aiguille du Midi, einer Fläche gegenüber, über die oft Steinlawinen hinweggehen. Diese gefährliche Stelle ist etwa 200 Meter breit und man muss sie rasch überschreiten, während einer der Führer Wache hält, um sofort die etwa drohende Gefahr zu signalisieren. Im Jahr 1869 kam hier ein Führer ums Leben und sein Körper, der durch einen Stein fortgerissen wurde, zerschellte 300 Meter tiefer auf dem Felsen. Wir wurden gewarnt und beeilten unseren Marsch so sehr, wie unsere Unerfahrenheit dies irgend gestattete. Aber nachdem wir diese Gefahr hinter uns hatten, erwartete uns noch eine andere, nicht minder große, in Gestalt der Seracs. Es sind dies, wie schon erwähnt, ungeheure Eisblöcke, deren Formation noch nicht genügend erklärt ist. Sie liegen gewöhnlich am Rande eines Plateaus und bedrohen das ganze unter ihnen befindliche Tal. Ein geringes Fortrücken des Gletschers oder auch eine leichte Vibration der Atmosphäre kann sie in Bewegung setzen und somit die schwersten Unglücksfälle verursachen. Meine Herren, lassen Sie uns hier schweigen und wir gehen schnell vorüber. Diese von einem Führer im rauen Ton an uns gerichteten Worte machten jeder Unterhaltung schnell ein Ende. Wir schreiteten rasch in tiefer Stille vorüber und gelangen zu der sogenannten Junction, die man richtigerweise eine gewaltsame Separation zwischen dem Berg La Côte, dem Bousson und Taconay-Gletschern nennen könnte. Von hier aus wird der Charakter unserer Umgebung ein total anderer. Spalten mit schillernden Farben, Eisnadeln mit vorspringenden, wunderlich gestalteten Figuren, schwebende, von einer Seite zur anderen, durchstochene Firnblöcke, kleine Seen von grau-grüner Meerfarbe bilden ein Chaos, das alles Denkbare übersteigt. Man füge hierzu das donnerähnliche Grollen der Gebirgsströme, das unheilkündende, wiederholte Krachen der Blöcke, die sich ablösen, um lawinenartig in die tiefen Spalten zu stürzen, das Erdbeben des Bodens unter unseren Füßen, und man wird sich einen Begriff von den öden, düsteren Gegenden machen können, deren Leben sich nur in Tod und Zerstörung zeigt. Ist die Junction überschritten, so folgt man eine Zeit lang dem Taconay-Gletscher und kommt zu einem Abhange, der nach den Grand Mulets führt. Dieser ist außerordentlich steil und muss in Windungen erstiegen werden, die der erste Führer bei frischem Schnee unter einem Winkel von etwa 30 Grad zu ziehen pflegt, um die Lawinen zu vermeiden. Nach einem mindestens dreistündigen Marsch über Schnee und Eis gelangten wir endlich zu den Grand Mulets, 200 Meter hohe Felsen, die auf der einen Seite den Gletscher der Boussons, auf der anderen die geneigten, bis zum Dôme du Goutier reichende Firnebene beherrschen. Eine kleine, 3050 Meter hochgelegene Hütte, von Führern am Gipfel des ersten Felsens erbaut, gewährt den Reisenden Zuflucht und gestattet ihnen, die Stunde der Weiterreise nach dem Gipfel des Mont Blanc unter Dach und Fach abzuwarten. Man isst und schläft hier nach Kräften, aber das Sprichwort, wer schläft, dem hungert nicht, hat keinen Sinn in dieser Höhe, denn man kann hier weder gehörig essen noch schlafen. Nachdem wir eigentlich nur dem Namen nach eine Mahlzeit gehalten hatten, äußerte ich gegen Levesque: Habe ich Ihnen die Pracht dieses landschaftlichen Bildes vielleicht zu sehr gerühmt und tut es Ihnen leid, dass Sie bis hierher mitgekommen sind? So wenig, entgegnete er, dass ich fest entschlossen bin, die Reise bis zum Gipfel des Mont Blanc mitzumachen. Sie können in dieser Beziehung auf mich rechnen. Das wäre mir natürlich sehr angenehm, erwiderte ich. Es wird Ihnen aber wohl bekannt sein, dass uns der schlimmste Teil der Reise noch bevorsteht. »Ei, was!« rief er aus. »Wir werden unser Ziel schon erreichen. Nun aber wollen wir uns den Sonnenuntergang ansehen, der von hier aus einen prächtigen Anblick gewähren muss.« Wirklich war der Himmel bis jetzt wundervoll klar geblieben. Die Kette des Brevent und der Argile Rouge dehnten sich zu unseren Füßen aus. Jenseits steigen die Felsen der Fis und die Aiguille de Varan über das Tal von Sallanches empor und verweisen die ganze Kette der Mont Fleury und des Repesoir in den Hintergrund.

Endlich aber erreichten wir das Plateau über der zweiten Abdachung des Roger Rouge. Wir standen jetzt am Fuße des Mont Blanc. Er erhob sich allein und majestätisch in einer Höhe von 200 Meter über uns. Auch der Mont Rose hatte jetzt die Segel streichen müssen. Levesque und ich waren bis aufs Äußerste erschöpft und ermattet. Herr N. jedoch, der uns auf dem Gipfel des Korridor eingeholt hatte, war gegen die Verdünnung der Luft unempfindlich. Er atmete sozusagen überhaupt nicht mehr. Endlich machten wir uns dran, die letzte Stufe zu erklettern. Nach 10 Schritten jedoch mussten wir stehen bleiben, da wir absolut nicht imstande waren, weiterzugehen. Eine schmerzhafte Zusammenziehung der Kehle machte das Atmen noch schwieriger. Die Beine versagten den Dienst. Ich verstand jetzt den barocken Ausdruck Jacques Balmars, der bei der Erzählung seiner ersten Besteigung erklärte, meine Beine schienen nur noch mit Hilfe des Beinkleides an mir zu hängen. Ein stärkeres Gefühl beherrschte jetzt unser Fleisch. Und wenn der Körper um Gnade flehte, übertönte das Herz seine Klagen mit dem Rufe »Excelsior, Excelsior« und stieß unsere arme, ermattete Maschine gewaltsam vorwärts. So schleppten wir uns über die Petits Moulets, 4666 Meter hoch liegende Felsen, und beherrschten endlich, nach 2 Stunden übermenschlicher Anstrengung, die ganze Kette. Wir stehen auf dem Gipfel des Mont Blanc. Ende von Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 4 von Eine Mont Blanc Besteigung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Mont Blanc Besteigung von Paul Verne. Übersetzung Martha Lyon. Kapitel 4. Es war jetzt um 12:15 Uhr. Der Stolz des Erfolges ließ uns schnell die furchtbare Ermüdung vergessen. Endlich also hatten wir den ersehnten Gipfel erreicht, der alle anderen Berge überragt. Dieser Gedanke, den nur der Mont Blanc hervorrufen kann, wirkte ergreifend auf uns. Wir fühlten befriedigten Ehrgeiz, und was speziell mich betraf, so verwandelte sich mir in dieser Stunde ein Traum langer Jahre in Wirklichkeit. Der Mont Blanc ist der höchste Berg in ganz Europa. In Asien und Amerika gibt es zwar eine Anzahl Berge, die höher sind als er, niemand aber hält es der Mühe wert, sie zu ersteigen, denn auf ihren Gipfel zu gelangen ist unmöglich. Kommt man auf dem möglichst hohen Punkt an, so ragt die eigentliche Spitze noch immer darüber hinaus. Andere Berge, wie zum Beispiel der Cervin, sind noch schwerer zugänglich als der Mont Blanc, und doch bemerken wir seinen Gipfel 400 Meter unter uns. Und welch ein Schauspiel entschädigt uns hier für all unsere Mühen. Der immer noch klare Himmel schaute in wundervoll dunkler Färbung auf uns herab. Die teilweise ihre Strahlen beraubte Sonne hatte ihren Glanz verloren, wie bei einer partiellen Sonnenfinsternis. Und diese durch die Verdünnung der Atmosphäre hervorgerufene Wirkung trat umso mehr zutage, als die umgebenden Berge und Ebenen von Licht überflutet waren. Im Südosten verschlossen die Berge von Piemont und weiterhin die Ebene der Lombardei, im Westen die Berge Savoyens und der Dauphiné, jenseits das Rhonetal unseren Horizont, im Nordwesten der Genfersee, das Juragebirge, dann, wenn man wieder nach Süden hinabgeht, ein unbeschreibliches Chaos von Bergen und Gletschern, überragt von der Steinmasse des Mont Rose, den Mischabelhörnern, dem Cervin, dem Weißhorn, das der berühmte Alpensteiger Tyndall den schönsten aller Gipfel nennt, und weiterhin von der Jungfrau, dem Mönch, Eiger und Finsterer Ahorn. Die Ausdehnung unseres Rayons war auf 36 Meilen abzuschätzen, demnach überschauten wir also mindestens 72 Meilen Landes. Noch ein besonderer Umstand vermehrte die Schönheit des Panoramas. Nach Italien hin bildeten sich Wolken und drängten in die Täler der Penninischen Alpen, ohne doch ihre Gipfel zu verschleiern. Unter unseren Augen bildete sich ein anderer, ein zweiter Himmel, ein förmliches Wolkenmeer, aus welchem ein ganzer Archipelagus von Pics und schneebedeckten Bergen hervorragte. Ein magischer Anblick, für dessen Beschreibung wohl kaum der größte Dichter Worte finden würde. Der Gipfel des Mont Blanc bildet einen von Südwesten nach Nordosten laufenden, 200 Schritte langen Kamm, der auf der höchsten Spitze nur 1 Meter breit ist. Man könnte ihn mit einem umgestürzten Schiffsrumpf vergleichen, dessen Kiel nach oben steht. Ein seltener Zufall wollte es, dass die Temperatur heute sehr hoch stand. Wir hatten 10 Grad über Null. Die Luft war fast still. Nur ab und zu machte sich eine leichte Brise aus Osten bemerklich. Die erste Sorge unserer Führer, nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, war gewesen, uns der Reihe nach in gerader Linie aufzustellen, damit man uns von unten aus zählen und sich darüber vergewissern konnte, dass niemand beim Antreten fehle. Eine Anzahl Touristen hatte sich nach dem Brevent und dem Jardin begeben, um unseren Aufstieg mit den Augen zu folgen. Sie konnten jetzt unseren Erfolg konstatieren. Mit dem Hinaufsteigen ist jedoch nicht alles getan. Auch das Hinabsteigen hat seine Gefahren. Die schwierigste, wenn auch nicht die ermüdendste Arbeit bleibt noch zu vollbringen übrig. Aber wie ungern verlässt man den um den Preis so vieler Mühen errungenen Gipfel. Die Feder, die uns beim Hinaufsteigen vorwärts trieb, das so natürliche und gebieterische Bedürfnis zu beherrschen, lässt uns nun im Stich. Man verfolgt den Weg nicht mehr mit dem Eifer wie in der Richtung nach oben, und wieder und immer wieder richten sich unsere Blicke rückwärts. Wir mussten uns jetzt jedoch entscheiden. Nach einer letzten Libation des üblichen Champagners und nachdem wir uns über 1 Stunde auf dem Gipfel des Mont Blanc aufgehalten hatten, begaben wir uns auf den Rückweg. Die Marschordnung wurde nun verändert. Herr N. mit seinen Begleitern ging voran, und auf die Bitte seines Führers banden wir alle uns zusammen, denn über Herr N., den seine Kraft aber nicht sein Wille in Stich gelassen, hat sich eine so furchtbare Erschöpfung gebreitet, dass man einen Unfall befürchten musste, der durch die erwähnte Vorsichtsmaßregel doch am ersten verhindert wurde. Der Gang der Tatsachen rechtfertigte unsere Besorgnis. Als wir die Eiswand hinabstiegen, tat Herr N. mehrere Fehltritte, so daß ein sehr kräftiger und geschickter Führer ihn nur mit großer Mühe beim Übergange halten konnte. Unsere Begleiter drängten nun darauf, dass wir uns von der Karawane des Herrn N. losmachen müssten, da sie mit Recht fürchteten, dass wir beim Unglücksfall sämtlich mit fortgerissen würden. Levesque sowie auch ich widersetzten uns diesem Ansinnen, und mit der Anwendung der größten Vorsichtsmaßregeln kamen wir endlich unversehrt am Fuß des schwindelnden Abhanges, den wir in gerader Linie hinabsteigen mussten, an. Eine Täuschung über die Gefahr, in der wir während dieses Niedersteigens schwebten, ist unmöglich. Vor uns lag die ungeheure, grundlose Leere, und die losgelösten Eisstücke, die mit der Schnelligkeit eines Pfeils an uns vorbeiflogen, wiesen uns den Weg, den unsere Karawane nehmen würde, so wie einer von uns ausglitt. Als diese böse Stelle überschritten war, begann ich aufzuatmen. Wir stiegen die weniger steilen Abhänge, die zum Gipfel des Korridor führen, hinab. Der von der Wärme erweichende Schnee gab unter unseren Schritten nach, wir sanken bis an die Knie ein, und unser Marsch wurde dadurch sehr ermüdend. Wir folgten fortwährend unseren Spuren vom Morgen, und als ich hierüber meine Verwunderung aussprach, bemerkte Gaspard Simon: »Wir können keinen anderen Weg nehmen, Herr. Der Korridor ist unpassierbar, und so müssen wir dieselbe Mauer wieder hinabsteigen, an der wir uns am Morgen heraufgearbeitet haben.« Ich teilte Levesque diese wenig erfreuliche Nachricht mit. »Ich glaube jedoch nicht«, fügte Gaspard Simon jetzt hinzu, »dass wir auch dann noch zusammengebunden bleiben können. Wir werden übrigens ja sehen, wie sich Herr N. nach diesem Anfang unserer Rückreise befindet.« Die furchtbare Mauer rückte uns immer näher. Herr N. mit seinen Führern begann hinabzusteigen, und wir hörten, dass Paccard sehr lebhaft mit dem Spanier sprach. Obgleich wir noch immer zusammengebunden waren, gestaltete sich der Abhang so, dass wir weder Herrn N. noch seinen Führer sehen konnten. Gaspard Simon, der mir vorausging, blieb jetzt stehen, unterrichtete sich genau von der Sachlage, sprach einige Worte mit dem dortigen Dialekt mit seinem Kameraden und teilte uns dann mit, dass wir uns von der Karawane des Herrn N. losmachen müssten. »Wir sind verantwortlich für Sie«, fügte er hinzu, »nicht aber für den anderen Herrn. Und wenn er ausgleitet, werden wir unrettbar mit fortgerissen.« Mit diesen Worten band er sich los. Es wurde uns sehr schwer, in dieser Anordnung zu willigen, aber unsere Führer waren hierin unbeugsam. Ich machte nun den Vorschlag, dass zwei unserer Begleiter den Führern des Herrn N. zur Hilfe eilen sollten. Da jedoch keine überflüssigen Stricke vorhanden waren, konnte dieser Plan, trotz des guten Willens der Leute, nicht in Ausführung gebracht werden. Die entsetzliche Absteigung begann. Nur ein einziger von uns rührte sich auf einmal, während alle anderen sich dagegen stemmten, um nötigenfalls eine Erschütterung auszuhalten, im Falle er ausgleiten sollte. Der Führer an der Spitze des Zuges, Edouard Ravanel, hatte die gefährlichste Aufgabe. Er musste die durch den Übergang der ersten Karawane mehr oder minder zerstörten Stufen wieder erneuern. Wir rückten langsam, unter Anwendung der größten Vorsichtsmaßregeln, vor. Unser Weg führte direkt nach einer der Spalten hin, die sich jäh am Fuße des Abhangs öffneten. Als wir die furchtbare Wand hinaufkletterten, war unser Blick nicht darauf gefallen, aber jetzt schien uns die klaffende grünliche Öffnung förmlich hineinzuziehen. Es war, als ob sich sämtliche durch unseren Marsch losgebrochenen Eisstücke verbündet hätten. Sie sprangen mit drei Sätzen die Felswand hinunter und wurden sofort von dem Rachen des furchtbaren Minotauros verschlungen. Während sich jedoch, wie uns die Mythe berichtet, der Rachen des wirklichen Ungeheuers immer wieder schloss, stand dieser unersättliche Spalt fortwährend offen und schien, um gesättigt die Kinnlade zuzuklappen, erst noch einen fetteren Bissen zu erwarten. Es kam darauf an, nicht selbst die Rolle dieses fetten Bissens zu übernehmen, und all unsere Anstrengungen zielten darauf ab. Um uns diesem Zauber, diesem moralischen Schwindel, wenn ich mich so ausdrücken darf, zu entziehen, versuchten wir wiederholt, über unsere heikle Lage, die wohl selbst einer Gemse peinlich geworden wäre, unsere Scherze zu machen. Ja, wir stimmten sogar einige Couplets des Maestro Offenbach an. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich indes gestehen, dass unsere Späße äußerst matt und die Melodien nicht immer richtig waren. Ich glaubte sogar zu bemerken, dass Levesque den Text für die große Arie des Trovatore aus dem Blaubart wählte, was, wie mir jeder Unparteiische zugestehen wird, eine gewisse geistige Befangenheit verrät. Kurz, wir machten es wie die Kinder, die im Dunkeln singen, um sich Mut einzuflößen. So schwebten wir während einer Stunde, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, zwischen Leben und Tod, ehe wir endlich am unteren Ende der fürchterlichen Wand anlangten. Hier fanden wir zu unserer großen Freude Herrn N. nebst seinen Begleitern unversehrt vor und setzten nach wenigen Minuten der Ruhe unseren Marsch fort. Als wir uns dem Petit Plateau näherten, blieb plötzlich Edouard Ravanel stehen und rief: »Sehen Sie, diese ungeheure Lawine, sie hat unsere Spuren total ausgefüllt.« Wirklich bedeckte eine enorme, von dem Dom du Goutier herabgefallene Eislawine gänzlich die am Morgen von uns verfolgte Straße, auf der wir jetzt das Petit Plateau zu überschreiten gedachten. Ich kann die Masse der Lawine nicht geringer als auf 500 Kubikmeter abschätzen. Hätte sie sich in dem Augenblick unseres Durchzugs losgelöst, so wäre ohne Zweifel der schon so langen Liste des Mont Blanc Nekrologs eine weitere Katastrophe anzureihen gewesen. Wir mußten jetzt entweder am Fuß der Lawine hergehen oder uns einen anderen Weg suchen. In Anbetracht unserer furchtbaren Erschöpfung war der letztere Entschluss uns am wenigsten willkommen. Der Pfad neben der Lawine aber bot die größte Gefahr. Am Dom du Goutier hatte sich eine Eiswand von mehr als 20 Meter Höhe schon teilweise losgelöst. Sie hing nur noch mit einer Seite fest und überdachte so die Bahn, die wir jetzt überschreiten sollten. Der kolossale Firnblock schien sich noch im Gleichgewicht zu halten. Würde unser Durchzug die Erschütterung der Atmosphäre nicht seinen Fall beschleunigen? Unsere Führer traten abermals miteinander in Beratung. Jeder prüfte mit dem Perspektiv den Spalt, der sich zwischen dem Berg selbst und dieser beunruhigenden Masse gebildet hatte. Aber es blieb kein Zweifel. Die klaren, deutlichen Ränder des Risses verkündeten einen frischen Sprung, der augenscheinlich durch den Fall der Lawine veranlasst worden war. Nach einer kurzen Diskussion und nachdem sich unsere Begleiter von der Unmöglichkeit überzeugt hatten, einen anderen Weg zu finden, beschlossen sie, dass wir diese gefährliche Passage antreten sollten. »Wir müssen sehr schnell gehen, ja, sogar wenn irgend möglich laufen«, erklärten sie. »Frisch auf, meine Herren, noch ein letzter, kräftiger Ansatz.« 5 Minuten zu laufen ist etwas Geringes für Leute, die nur ermüdet sind. Für uns aber, die wir mit unserer Kraft am Ende zu sein meinten, schien ein Lauf, wenn auch nur für so kurze Dauer, auf weichem Schnee, in dem wir bei jedem Schritt bis an die Knie einsanken, unausführbar. Trotzdem nahmen wir all unsere Energie zusammen und nach 3 bis 4 Purzelbäumen erreichten wir, von dem einen gezogen, von dem anderen gestoßen, einen Schneehügel, auf dem wir erschöpft zusammensanken. Wir waren außer Gefahr. Mit einer Genugtuung, die jedem begreiflich sein wird, streckten wir uns auf dem Schnee aus. Vor einigen Minuten der Erholung konnte nicht an die Weiterreise gedacht werden. Die größten Schwierigkeiten hatten wir überwunden, und den Gefahren, die jetzt noch zu überstehen waren, konnten wir getrost die Stirn bieten. Wir verlängerten in der Hoffnung, dem Sturz der Lawine beizuwohnen, unseren Aufenthalt. Aber unser Warten erwies sich als vergebens. Der Tag begann sich zu neigen, und da eine Verspätung in diesen Einöden durchaus vermieden werden musste, beschlossen wir, unseren Weg fortzusetzen und kamen gegen 5 Uhr bei der Hütte der Grands Mulets an. Nach einer unruhigen Nacht und einem heftigen Fieberanfall, der aller Wahrscheinlichkeit nach durch die senkrecht fallenden Sonnenstrahlen auf unsere Expedition verursacht war, machten wir uns bereit, nach Chamonix zurückzukehren. Vor unserer Abreise schrieben wir jedoch nach Sitte und Gebrauch unsere Namen sowie die unserer Führer und unsere hauptsächlichsten Erlebnisse in ein dazu bestimmtes Buch. Als ich das Register durchblätterte, in welchem der mehr oder weniger glücklich gewählte, aber stets überströmende, aufrichtige Ausdruck der Bewunderung für eine neue, ungekannte Welt enthalten ist, bemerkte ich einen in englischer Sprache geschriebenen Hymnus auf den Mont Blanc. Da er meine eigenen Eindrücke ziemlich gut zusammenfasst, werde ich mir erlauben, ihn hier in Übersetzung mitzuteilen. Mont Blanc, du Riese, der so hoheitsvoll herabblickt auf der Neider kaltes Grüßen, der du so lange getrotzt in Einsamkeit und Groll, besiegt liegst du, Koloss, zu meinen Füßen. Und deines Mantels zarten Hermelin hat dreist befleckt die Spur von meinen Schritten. Ob mir auch 100-mal der Tod gedroht, ich habe nicht gebebt und kühn gelitten. O welch ein Rausch, wie wundervoll die Welt, auf der mein Blick sich wiegt mit stolzem Schauen. Hier bröckelndes Gestein vom Sturm zerschellt, dort schluchtend rätselhaft wie Todesgrauen. Woher der dumpfe Lärm, ein Berg stürzt donnernd ein, wild braust's daher wie böser Geister walten. Nein, die Lawine ist's, sie hüpft, sie rollt und sucht ihr Grab dann in der Berge Spalten. Hier winkt Mont Rose mit blendend hellem Schein. Dort Mount Cervin mit seinen Wetterstürmen. Und vor der Jungfrau, schneeig, weiß und rein, seh ich der Wetterhörner Pracht sich türmen. Wohl seid ihr zu erklimmen riesenschwer, und mancher edel Fremdling sonder Zagen, er stürzt je von wilden Abhangsrand und büßt mit ewigem Schlaf sein frevles Wagen. Doch hoher, stolzer, herrlicher als ihr, mit demanthartem Felsen und weißkristallenem Throne, ragst du, Mont Blanc, zum Himmelsdom hinan, die Königswürde dir und dir die Krone. Gegen 8 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Chamonix. Der Gang über die Bossons war schwierig, wurde aber ohne Unfall zurückgelegt. Eine halbe Stunde vor unserer Ankunft im Tal trafen wir in der Sennenhütte der Cascade du Dard mehrere englische Touristen, die uns aufzulauern schienen. Sobald sie unserer ansichtig wurden, näherten sie sich, wünschten uns mit teilnehmendem Eifer Glück zu unserem Erfolg, und einer von ihnen stellte uns seiner Frau, einer ebenso reizenden als distinguierten Dame, vor, nachdem wir ihr in großen Zügen die Hauptwechselfälle unserer Reise skizziert hatten, sagte sie in einem Ton, der voll aus dem Herzen kam: How much are you invited here by everybody? Let me touch your alpenstocks. Wie sehr werden Sie hier von jedermann beneidet? Gestatten Sie, dass ich Ihre Alpenstöcke berühre. Die Besteigung des Mont Blanc ist sehr schwierig. Es wird behauptet, dass bei dem berühmten Genfer Naturforscher de Saussure dort oben der Keim zu der Krankheit gelegt wurde, an der er wenige Monate später verschied. Was mich betrifft, so kann ich diese vielleicht zu lange Erzählung unserer Erlebnisse wohl am besten beschließen, indem ich folgende Worte Mr. Markham Sherbles zitiere. Was man auch darüber sagen mag, endet er die Beschreibung seiner Reise auf dem Mont Blanc, ich würde nie jemanden zu einer Bergbesteigung raten, deren Erfolge immer nur verhältnismäßig gering sein können, wenn man sie mit den Gefahren zusammenhält, in die man sich und andere damit bringt. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Ende von Eine Mont Blanc Besteigung von Paul Werner.